Iggy Pop live in einem Club in Detroit vor ziemlich genau 20 Jahren, am 26. September 1980. Bookies heißt der Club, in dem er damals auftrat. Die Ballade, die er da singt, wurde von Harold Arlen und Johnny Mercer geschrieben. One for My Baby heißt sie. Bleiben wir bei Standards. Dancing in the Streets im Original von Martha Reeves and the Vandellas. Die Version hier kommt von den Wheels, den ehemaligen Detroit Wheels, aufgenommen 1967, nachdem Manager Bob Crew, Mitch Ryder und die Detroit Wheels erfolgreich auseinandergetrieben hatte.